Abschnitt 25 aus Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Die Liebe des jungen Alonzo Fitzclarence und der schönen Rosanna Ethelton. Zweiter Teil. 4 Wochen später unterhielt Herr Sidney Algernon Burley eine fröhliche Frühstücksgesellschaft in einem prächtigen Salon auf Telegraph Hill mit einigen köstlichen Nachahmungen der Stimmen und Gebärden gewisser beliebter Schauspieler, gewisser Literaten aus San Francisco und Bonanza Ergranten. Fußnote: Besitzer von großen Farmen, sogenannten Bonanza-Farmen. Anmerkung des Übersetzers. Ende der Fußnote. Er war eine elegante Erscheinung und, abgesehen von einem unbedeutenden Schielen, ein hübscher Mensch. Er schien sehr guter Stimmung zu sein, trotzdem blickte er von Zeit zu Zeit voll unruhiger Erwartung nach der Türe. Endlich erschien ein Lakai, welcher der Frau vom Hause eine Botschaft brachte, worauf die Dame verständnisvoll mit dem Kopf nickte. Das schien Burleys Erwartung ein Ende zu machen, seine Lebhaftigkeit nahm nach und nach ab und sein Gesicht einen niedergeschlagenen Ausdruck an. Die Gesellschaft entfernte sich, als es an der Zeit war, und er blieb allein mit der Hausfrau, zu der er sagte: »Es kann kein Zweifel mehr sein. Sie weicht mir aus. Sie entschuldigt sich fortwährend. Wenn ich sie nur sehen, nur einen Augenblick mit ihr sprechen könnte. Aber diese Ungewissheit...« »Vielleicht ist ihr scheinbares Ausweichen bloßer Zufall. Gehen Sie in das kleine Empfangszimmer droben und warten Sie einen Augenblick. Ich muss rasch einen häuslichen Auftrag geben, der mir eben einfällt, und will dann auf ihr Zimmer gehen. Sie wird sich gewiss bestimmen lassen, sie zu empfangen.« Herr Burley ging die Stege hinauf in der Absicht, das kleine Empfangszimmer aufzusuchen. Als er aber an Tante Susannes Boudoir vorüberging, dessen Türe ein wenig offen stand, hörte er ein ihm wohlbekanntes fröhliches Lachen. So ging er denn ohne anzuklopfen und unangemeldet hinein. Ehe er aber seine Nähe bemerklich machen konnte, hörte er Worte, die ihm schwer auf die Seele fielen und sein Blut erkalten machten. Er hörte vor dem Telefon eine Stimme sagen: »Liebste, es ist angekommen, es ist da.« Dann hörte er Rosanna Ethelton, die mit dem Rücken gegen ihn stand, antworten: »Das Deinige auch, Teuerster.« Er sah ihre vorgebeugte Gestalt sich noch tiefer herabbeugen. Er hörte sie etwas küssen, nicht bloß einmal, sondern wieder und wieder. Seine Galle kochte in ihm. Die herzbrechende Unterredung wurde fortgesetzt. »Rosanna, ich wusste, dass du schön sein müsstest, aber dein Bild übertrifft meine Ahnung. Ich bin völlig geblendet.« »Alonso, es macht mich überglücklich, dass du das sagst. Ich weiß zwar, dass es nicht wahr ist, aber ich bin trotzdem dankbar, dass du es glaubst. Ich wusste, dass du edle Züge haben müsstest, aber die Anmut und Majestät der Wirklichkeit machen die Schöpfung meiner Fantasie zu einem armseligen Schattenbild.« Burley hörte wieder jenen prasselnden Schauer von Küssen. »Ich danke dir, meine Rosanna. Die Fotografie schmeichelt mir, aber daran musst du nicht denken. Mein Schätzchen?« »Ja, Alonso?« »Ich bin so glücklich, Rosanna.« »Oh, Alonso, jetzt weiß ich, was Liebe ist. Ich schwebe in einem prächtigen Wolkenland, in einem grenzenlosen Himmel zauberhaften und sinnberauschenden Entzückens.« »Oh, meine Rosanna, denn du bist ja mein, nicht wahr?« »Ganz, oh, ganz dein, Alonso, jetzt und immer da. Den ganzen Tag hindurch und in meinen nächtlichen Träumen höre ich immer ein Lied, dessen holder Refrain lautet: Alonso Fitzclarence, Alonso Fitzclarence zu Eastport im Staate Maine. Verwünscht sei er, ich habe jetzt wenigstens seine Adresse«, brüllte Burley innerlich und eilte fort. Hinter dem ahnungslosen Alonso aber stand plötzlich seine Mutter, ein Bild des Staunens. Sie war vom Kopf bis zu den Füßen in Pelze gehüllt, so dass außer Augen und Nase nichts von ihr zu sehen war. Sie stand da wie eine gute Allegorie des Winters, über und über mit feinen Schneeflocken bestreut. Hinter der ahnungslosen Rosanna stand Tante Susanne, ein zweites Bild des Staunens. Sie war eine gute Allegorie des Sommers, denn sie war leicht gekleidet und kühlte sich mit einem Fächer das heiße Gesicht. Beiden Frauen standen Freudentränen in den Augen. »Haha«, rief Frau Fitzclarence aus, »das erklärt, weshalb dich seit 6 Wochen niemand aus deinem Zimmer zu bringen vermochte, Alonso.« »Aha«, rief Tante Susanne aus, »jetzt weiß ich, weshalb sie in den letzten 6 Wochen eine Einsiedlerin waren, Rosanna.« Die jungen Leute waren ihm nur auf den Füßen und standen betreten da, wie Schmuggler von Gold und Juwelen, die man beim Handwerk ertappt hat. »Sei gesegnet, mein Sohn. Ich bin glücklich in eurem Glück. Komm in deiner Mutter Arme, Alonso.« »Sei gesegnet, Rosanna, um meines lieben Neffens willen. Komm in meine Arme.« Die Herzen schwammen in Wonne auf Telegraph Hill und in Eastport Square. An beiden Orten wurden Diener gerufen. Dem einen wurde der Befehl gegeben, »Wirf noch mehr Walnussbaumholz ins Feuer und bring mir ein siedheißes Glas Glühwein.« Dem anderen wurde der Auftrag erteilt, »Lösche das Feuer und bringe mir 2 Palmblattfächer und eine Flasche Eiswasser.« Dann wurden die jungen Leute weggeschickt und die beiden Älteren setzten sich nieder, um die angenehme Überraschung zu besprechen und Hochzeitspläne zu entwerfen. Einige Minuten vorher stürzte Herr Burley aus dem Hause auf Telegraph Hill, ohne jemanden zu begegnen oder von jemand förmlichen Abschied zu nehmen. In unbewusster Nachahmung einer bekannten Stelle in einem Melodrama zischte er zwischen den Zähnen hervor. »Sein soll sie niemals werden. Ich hab's geschworen. Ehe die Natur ihren Winterhermelin abgelegt haben wird, um den Smaragdschmuck des Frühlings anzulegen, soll sie mein sein.« Ende von Abschnitt 25.